Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Jena, 23. November 1789. Was du mir von meiner Situation in Jena schreibst, dass ich hier gar nicht an meiner Stelle bin, oh, das fühle ich leider lebhaft genug. Dass ich auch nicht hier bleibe, weiß ich, nur fürchte ich, werde ich noch das ganze folgende Jahr hier ausharren müssen, teils um bei dieser Gelegenheit, Dozendo nämlich, mich in der Geschichte mehr umzusehen, teils auch wegen meiner Heirat. Aus dem Briefe vom Koadjutor, den ich beischließe, siehst du, dass ich bei ihm einen Schritt getan habe. Sage mir nun deine Meinung, ob ich es dabei bewenden lasse oder das, was er von Mainz sagt, für einen Wink nehmen soll. Von ihm kann ich alles erwarten, wenn er anfangen wird zu können. Dann möge der Himmel seinen Segen dazu geben, dann, denke ich, ist für mich gesorgt. Was du von Berlin schreibst, ist aus meinem Herzen genommen, aber die Schwierigkeiten dürften mir jetzt noch unübersteiglich sein. Vor dem Verdienst erwerben würde ich mich bei besserer äußerer Lage und Muße so sehr nicht fürchten, wenn ich nur nicht unglücklicherweise, um sie zu erwerben, schon in der Lage sein müsste, wozu die Verdienste mir erst verhelfen sollen. Auf das Frühjahr verlange ich von Weimar eine Erleichterung. Besoldung werde ich es wohl nicht nennen können, und ich kann von Glück sagen, wenn es 200 Taler sind. Mehr als 100 Taler habe ich gar nicht zu erwarten. Länger als 2 Jahre kann dieses prekäre Leben unmöglich mehr dauern. Ich weiß, dass ich einige Freunde in der Welt habe, die für mich handeln, wenn es möglich ist. Nur muss ich sie noch durch irgendein gründliches Produkt, Gott verzeih mir diese Lästerung an der Kunst, in ihren Verwendungen für mich unterstützen. Unterdessen hoffe ich, sollen sich meine Memoire guthalten, die mir nicht so sehr viel Mühe kosten. Ich höre überall, auch von Göschen, der neulich hier war, dass sehr starke Nachfrage danach sei. Mauke will mir 8 Bände des Jahres drucken, wenn ich sie ihm schaffe, und wenn ich mehr Gehilfen finde, die mit dem halben Honorar zufrieden sind, so komme ich recht leicht zu 600 Talern. Eine Diversion von meinem Hauptstudium macht mir diese Arbeit ohnehin nicht. Mit meiner geringen Anzahl von Auditoren ist es im Ganzen doch sehr natürlich zugegangen, weil ich zuletzt angeschlagen habe, wo die Studenten alle Dukaten, über die sie in diesem Winterhalbjahr disponieren können, schon bestimmt gehabt haben. Sehr großen Schaden tut mir Loder, der ein Kollegium liest, welches nicht allein Mediziner hören. Jede Wissenschaft muss Brotwissenschaften weichen. Mein Publikum ist ziemlich voll, indessen gestehe ich, dass aller Eifer mich verlassen hat und dass es mich reut, so viel ich Haare auf dem Kopfe habe, nicht dieses und das folgende Jahr meine Unabhängigkeit behalten zu haben, um einen Hauptplan mit Muße und Freiheit zu verfolgen. Äußeren Sporn hatte ich zu anhaltendem Fleiße nicht mehr nötig. Der Himmel wird noch alles zum Besten wenden. Lebe wohl, M. und D. grüße ich herzlich, Den Brief des Koadjutors schicke mir mit deiner nächsten Antwort zurück. Bist du dafür, dass ich mich an den Kurfürsten von Mainz wende, so schreibe mir doch seinen Titel auf. Hier darf ich niemand fragen. Dein S.